Was ist bloß mit Barack Obama los? Noch im vergangenen Sommer wirkte er lustlos, lethargisch. Es schien, als habe er resigniert vor seinen Feinden in Washington, aber auch vor dem eigenen Anspruch. Damals verbrachte er sehr viel Zeit auf dem Golfplatz. Es schien auch, als würde Obama nur für den Umstand in Erinnerung bleiben, es als erster Schwarzer ins Weiße Haus geschafft zu haben, als Präsident, nicht als Wachmann. Ansonsten, so die Kommentatoren, würde nicht viel bleiben von seiner Präsidentschaft, auch nichts von seinen Versprechen. Es kam dann anders. Seit einigen Monaten ist Obama wie ausgewechselt, motiviert, selbstbewusst, kampfeslustig und offenbar mit sich im Reinen. Fast im Wochentakt setzt er Reformen durch, die für amerikanische Verhältnisse nahezu revolutionär sind. Er ermöglichte Millionen illegalen Einwanderern, das Recht zu arbeiten, zur Schule zu gehen, sich zu versichern. Sein größtes Projekt, die Gesundheitsreform, scheinen selbst die Republikaner nun nicht mehr stoppen zu können. Schwule und Lesben dürfen plötzlich in jedem Staat des Landes heiraten. Und in der vergangenen Woche hat er seinem Land sogar strengere Klimaziele verordnet. Er will erneuerbare Energien fördern und Kohlekraftwerke stilllegen. Auch außenpolitisch wird der Präsident mutiger. Vor kurzem nahmen die USA und Kuba wieder diplomatische Beziehungen auf, nach 50 Jahren Sprachlosigkeit. Und wenn ihm der amerikanische Senat nicht noch in den Rücken fällt, wird Obama bald ein Abkommen unterzeichnen, das die größte Bedrohung im Nahen Osten zumindest vorläufig entschärft, eine iranische Atombombe. Selbst das Lager in Guantanamo will er auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft noch schließen. Und mit ihm eines der dunkelsten Kapitel in der jüngeren Geschichte der USA. In den vergangenen Monaten hat Obama die Vereinigten Staaten stärker verändert als in all den Jahren zuvor. Endlich löst er jene Versprechen ein, für die ihn Millionen gewählt haben und die gerade in Deutschland große Hoffnungen geweckt hatten. Die Frage ist nur, warum erst jetzt? Nach seiner Wahl stellte sich rasch heraus, dass die frische, progressive Agenda, für die ihn die Bürger ins Weiße Haus gewählt hatten, nicht die Agenda der Wichtigen in Washington war. Mal bremsten ihn seine ängstlichen, nur auf die eigene Wiederwahl bedachten Parteifreunde von den Demokraten, mal die Armee der Lobbyisten. Und dann waren da die Republikaner, deren jüngere Entwicklung und geistige Verfasstheit ein klarer Fall für den Psychiater sind. Sie, die Obama zum Teil nicht mal zugestanden, in Amerika geboren worden zu sein, bekämpften ihn so hasserfüllt, wie es das Land selten zuvor erlebt hat. 6 Jahre lang hat Obama versucht, seine Reformen im Konsens voranzubringen. Er hatte das Land schließlich einen nicht weiter spalten wollen. Damit ist er gescheitert. Seit den Midterm-Wahlen im vergangenen November nimmt er keine Rücksichten mehr. Er hat die Strategie gewechselt. Seither handelt er ausschließlich nach seinen Überzeugungen, ohne taktische Überlegungen. Dabei reizt er die Machtmöglichkeiten seines Amtes bis zum Äußersten aus. Er wirkt, im wahrsten Sinne des Wortes, entfesselt. Gut möglich, dass seine Präsidentschaft nun doch noch eine historische Größe gewinnt, dass die Obama-Jahre später einmal als Wendepunkt gesehen werden, auf dem Weg zu einem modernen, aufgeklärten und weniger rauen Amerika. Oder aber die Republikaner gewinnen die nächsten Präsidentschaftswahlen.